Run. subject will ever be taboo. Taboo はありません。 Except, of course, the subject that was just under discussion. If you had to guess why she left you alive, the price you pay... Morgen. Es ist Sonntag und die Sonne scheint. Ihr hört das Fritz Love Radio im Augenblick mit einem DJ-Set von Daniel Dreier.